Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Tom, ich bin's Nora. Wir sollen doch die Aufgaben für Geografie zusammen machen. Wir müssen viel im Buch lesen, aber dann schreiben wir die Aufgaben zusammen. Wann hast du Zeit? Ich kann nur Dienstag oder Donnerstag. Und du? Ruf mich an. Tschüss! Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Tom, ich bin's Nora. Wir sollen doch die Aufgaben für Geografie zusammen machen. Wir müssen viel im Buch lesen, aber dann schreiben wir die Aufgaben zusammen. Wann hast du Zeit? Ich kann nur Dienstag oder Donnerstag. Und du? Ruf mich an. Tschüss!